It ain't all good. Das hier. Trittelle. Korrektelle. Hier, DJ Sammy Deluxe. Don't say. Mal sehen. In the house. Das war kein Geil hier. In the Köln, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir gehen jetzt zum Backstage und rauchen den Gras. Denn wir müssen es haben und wir sind so drauf. Also die Fame, was geht da? Bist du so drauf? Ich hoffe, dass ich gut drauf bin, ich weiß es genau. Weil ich bin meine Family und sag Peace an deine Frau. Das ungeborene Baby, hey yo, du hast eine derbe Lady. Und sage dir, Mann, sind wir alles zusammen. Digga, Family und Crazy, fahren wir ab auf der Bühne. Und du weißt, wir sind im Tag, scheißegal. Lass mich ein kleiner Lehrer irgendwie abfuckt. Ich weiß, ich hab Typen hinter mir, die mich lieben. Also Sammy gibt denen verbale Fieber. Auch wenn ich heute umsonst hier drin war, check den Style, damit ihr uns nicht behindert. Kein MP3, kauft die Platten im Laden. Selbst Emilia, ey, und ich war in Asiaten. Und wir sind draußen für 2000, so sieht's aus. Also check das ab, die DJs packen die Beats aus, wie die Raps aus. Jetzt sind wir raus nach einer derbe Platte, hat er da drüben noch laufen. Yo. Hola, hola, hola, Mr. Big Swim. Wanderara, Wanderara. Okay, okay. Alright, einer geht noch, oder? Einer? Okay. Okay. Yeah. Könnt ihr schreien? Könnt ihr laut schreien? Yeah. Auch schreien am Ende des Abends noch laut aggressiv sein? Ja. Yeah. So Punkrock-mäßig? Ja. Yeah. Come on. Dann geht wieder. Ha, ha, ha. Ich sag, ha, ha, ha. Es geht. Ha, ha. Noch lauter. Ha, ha, ha. Yeah. Come on. Warte mal, jetzt, der Beat ist anders eingebaut. Okay, also dann müssen wir es jetzt zusammen machen. Und das geht so, es geht. Alle Leute, auf die dahinten. Yeah, ey, yeah, yo. Köln, check das ab noch und Freestyle zum Ende. Jesse Miller, ja, mit die Flame der Legende. Damals sehen sie ja Dick Burberry, ja, ist direkt aus Frankfurt. Jesse Miller, ja, der derbste Rap hier ist die Antwort. Köln, hör zu, noch ein paar Freestyles am Ende. Yo, alle hier drinnen, hält die Hände. Ich sage dir, es gibt direkt hinten an den Wänden. Ein fällt den Bass in den Ohren und wir wollen uns nichts verschwenden. Gib mir ein alle Leute, alle Leute. Das war ein cooles Konzept. Ups, I did it again. Sam Similia, Mikro mit dem wickeden Slang. Also, check mal den, denn ich kick ihn, wenn ihr ihn wollt. Hier der Typ mit dem Rap, der rollt. Also, oh, oh, live und direkt mit dem Flow am Mikrofon. Und ihr wisst es schon, wir beginnen die Show. Und wir verlassen euch nicht, bevor jeder von euch da unten genug kriegt. Es gibt noch ne Menge Shows zu rocken, Flows zu droppen. Sesame, ja, keiner schafft es, die Mongos zu stoppen. Sag mal wen, denn die Typ bringt den Freestyle-Flow. Wie K.O., denn der Typ fließt legato. Keiner kann wie ich mit Freestyle-Flows, also check das. Sesame, ja, aus Eisbusch, das Rap-Ass mit Black Twang. Denn ich bin ein Rap-Fan, also check den, nach der Show gibt's Jack Dan. Egal, ob ihr da Beat oder A Cappella. Sesame, ja, Mikrofon, die Celebrella. Live und direkt an die kommen aus dem Basement. Hier in Zürich mit Freestyle Entertainment. Denn so sieht's aus, wenn wir am Mikrofon flown. Live und direkt, ey, yo, ihr kennt die Show schon. Ihr habt sie gesehen, aber jetzt müssen wir gehen. Das müsst ihr verstehen, Sesame, ja, ja, auf Wiedersehen. Ja, ja. Domian. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich höre mich an, als würde ich in einer Waschküche stehen. Jetzt machen wir etwas Musik, um das mal zu reparieren. Ein neuer Versuch, jetzt klappt es. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unappetitliche Berufe. Ich muss es nochmal abbrechen, ihr Lieben, in der Technik. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir machen nochmal Musik. Funktioniert und ich bin der Schuldige, weil ich hier einen Fernseher anhabe, um die Zahlen in Amerika zu verfolgen. Die habe ich gerade verfolgt, wie die Wahl dort abläuft. Deshalb hat man so eine kleine Rückkopplung. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt kann es losgehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unappetitliche Berufe oder auch ekelhafte Berufe. Wer von euch hat einen solchen Beruf, einen unappetitlichen, einen ekligen Beruf, den ihr selbst vielleicht unappetitlich und eklig findet oder den andere Leute unappetitlich und eklig finden und ihr selbst sagt, naja, es ist mein Beruf, es ist eigentlich ganz okay. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Der erste Anruf heute Nacht ist Manfred und Manfred ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Jetzt haben wir uns. Guten Morgen. Ja, und ich wollte auch was von meinem unappetitlichen Beruf erzählen, ja, erzähl. Den ich mal gehabt habe. Aha. Und zwar ist es jetzt 13 Jahre her. Da habe ich als Leichenwagenfahrer gearbeitet. Mhm. Und da erlebt man natürlich einige unappetitliche Dinge, zumal ich nicht mit dem Bestattungsunternehmen gefahren bin, sondern es war, man kann es schon fast sagen, wie eine Spedition, also ein Unternehmen mit mehreren Leichenwagen, die also für kleine Bestatter gefahren sind, die kein eigenes Auto haben. Mhm. Aber du warst ausschließlich Fahrer oder hast du auch dich mit den Leichen direkt beschäftigt? Nein, nein, das schon. Also das nannte sich im Prinzip Bestattungsgehilfe. Das heißt, ich bin also gefahren, hab Leichen eingesagt, gewaschen und eben auch die ganzen politischen Dinge. Das war, Polizeieinsätze. Wir wurden ja auch von der Polizei gerufen oder von der Feuerwehr, bei Selbstmorden, Morden, ja und so weiter. Wie lange hast du das gemacht? Nicht lange, ein paar Monate. Ein paar Monate nur? Das haben wir mal knapp 3 Monate und dann habe ich die Handtuch wieder geschmissen. Hast du es geworfen, weil es dir zu unappetitlich war? Ja, genau. Da waren also ein paar ganz extreme Dinge gewesen. Und zwar einmal war eine Frau, die ist vom... Also ich komme aus Köln, kann mir ruhig sagen. Mhm. Und da gibt es ja den berühmten Kölnberg. Das sind ja ein paar extrem hohe Häuser. Mhm. Und da hat sich also eine Frau das Leben genommen. Die hat noch nicht mal da gewohnt. Die ist eben da hingefahren, weil es da so schön hoch war. Mhm. Und ist dort vom 25. Stock gesprungen. Mhm. Und die Frau war laut Personalausweis 1,72 Meter groß. Mhm. War also, wie sie unten ankam, recht gestaucht. Das heißt, sie war höchstens 1,50 Meter groß. Mhm. Das heißt, die Beine sind also regelrecht in den Bauch gegangen. Mhm. Und sie ist auch aufgeplatzt am Oberkörper. Und die ganzen Innereien, so haben sie es so ein bisschen beim Bürgersteig verteilt. Und das war also schon... ganz extrem, das heißt, wir mussten also alles einpacken. Und du musstest das dann, du musstest das dann machen? Du musstest ja, die Innereien, wie du es gerade gesagt hast, zusammensammeln und einpacken? Ja, genau. Und zwar kam alles in praktisch diese, ja, nicht Plastiksack, muss ich jetzt nicht vorstellen, wie ein Müllsack, gibt ja so Leichensäcke, ne, wie man sowas im Fernsehen kennt. Mhm. Da wurde die Frau also reingelegt und dann musste man eben auch mit, natürlich mit Handschuhen die ganzen Innereien einpacken und eins, was die Feuerwehr dann noch gemacht hat, die hatte Blut und ja, ganz kleinen Reste, sag ich mal, weggespritzt. Würdest du sagen, dass das dein schlimmster Fall in diesen wenigen Monaten war, in denen du das gemacht hast? Ja, schlimmster insofern, damit eben um Einzelteile, ja, was heißt Einzelteile, ist aber ganz krass, das war eine Matschi-Angelegenheit. Dann gab es noch eine schlimme Angelegenheit, das war, als jemand unter der Straßenbahn gekommen ist, das ist in dem Moment auch ein Polizeieinsatz, da wurden wir auch gerufen, weil dann ja auch von der Polizei bzw. Richtmedizin geklärt muss, war es Mord, konnte auch Mord sein, wurde die Straßenbahn geschubst, Selbstmordunfall. Das war natürlich auch extrem, weil da waren es wirklich also richtig Einzelteile. Mhm. Und was auch noch sehr schlimm war, das sind also ganz allgemein das Feuerleichen, also Brandleichen. Mhm. Und wenn jemand also ganz extrem verbrannt ist, dann ist also nur noch eine schwarze Kugel, wie soll man sagen, ja, wie ein Riesenbrikett, der eben eine menschliche Form hat. Mhm. Und gibt ja immer, ja, gibt so manche Leute, die machen einen Witz drüber, ja, eine verbrannte Leiche, die lächelt dich immer an, nur es ist kein Witz, das ist eine Tatsache. Eine richtig vergurte Leiche, die lächelt, das heißt, das Ganze... Ist das, wie ist das Leiche. Immer? Ist das immer so? Ja, weil die Lippen, die sind ja nur sehr weich, ja. Und die bilden sich also, wie soll ich sagen, die schrumpfen da richtig zurück und das ist so richtig, das Grinsen ist das denn. Was der hier also auch damit bist du konfrontiert worden in den wenigen Monaten mit einer verbrannten Menschen. Ja, genau. Das waren also so die extremen Sachen. Ich meine, es gab auch harmlose Fälle, wenn wir jetzt Tote aus der Wohnung geholt haben oder zum Krankenhaus. Hast du denn die Toten dann auch gewaschen oder zurechtgemacht, angezogen oder eingebettet in einen Sarg? Ja, das mussten wir also auch machen. Und zwar sind wir ja dann zur Wohnung meistens auch mit Sarg oder eben mit der Bahre. Und dann in einem eigentlichen Bestattungsinstitut wurden sie eingesargt. Meistens, wie gesagt, mit Sarg, auch ins Krankenhaus mit Sarg. Und dann wurden die, dann kamen jetzt auch die Angehörigen an, wollten sich jetzt das Team... Sonntagsabend so zum Beispiel beerdigt werden oder mit Leichenhemd, okay, dann musste man das machen. Oder was war für dich bei dieser, ich sag mal, der normalen Arbeit, wenn du einen normal verstorbenen Menschen fertig machen musstest, was war dir da am unangenehmsten? Am unangenehmsten war es eigentlich, die Situation, wenn einer frisch tot bei der, was heißt frisch, ein paar Stunden hat die Leichenstarre eingesetzt. Mhm. Und wenn man ihn dann eingebettet hat, werden ja grundsätzlich eigentlich immer die Hände gefaltet, also so praktisch so am Bauch liegen gefaltet. Ja, und wenn die Leichenstarre eingesetzt hat, dann kommt man manchmal nicht drum rum, sagen wir mal, den einen oder anderen Finger zu brechen, um sie bewegen zu können. Das war für mich eigentlich immer so in dem Moment das Unangenehmste. Das sind ja richtig schauerhafte Sachen, die du uns hier erzählst. Aber so ist es nun mal. Das gehört eben auch zu unserer Realität und vielleicht blenden wir alle das viel zu sehr aus, dass dieses tagtäglich auch stattfindet und tagtäglich Menschen auch machen beruflich. Ja, das ist schon richtig. Ich meine, ich habe in dieser Zeit, das ist eigentlich, würde ich sagen, der Tod ist für mich eigentlich so zu einer ganz normalen Sache geworden. Ich habe also seitdem auch irgendwo eine ganz andere Einstellung zum Tod. Wie hat sich denn deine Einstellung zum Tod verändert durch diese Arbeit, durch diese drastische, dramatische Arbeit? Ja, eigentlich so, dass ich mir gesagt habe, okay, der Mensch, wenn er stirbt, das bleibt, das ist nur biologischer Abfall. Und aber irgendwo geht's weiter, die Seele lebt weiter. Also ist eine Erkenntnis, die du gewonnen hast durch diese Arbeit, dass das Leben weitergeht? Eigentlich hatte ich die vorher schon so ein bisschen, aber seit dieser Zeit eigentlich ganz extrem. Aber wieso? Wie kommt das? Wie kann diese Meinung da durch diese Eindrücke bestätigt werden? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber ich sag mal, man sieht so diese leblose Hülle denn da liegen und man sagt sich, Mensch, der Mensch hat jetzt, Gott weiß, 50, 60, 70, 80 Jahre gelebt. Man hat gelernt, man hat Blödsinn gemacht, man hat schöne Sachen, man hat schlimme Sachen erlebt und dann ist man auf einmal tot und ja, dann soll alles zu Ende sein. Aber die Seele irgendwo, ich weiß nicht, für mich ist eigentlich klar, die Seele lebt dann irgendwie weiter. So. Es hätte ja auch der ganz andere Schluss entstehen können, dass du dadurch vielleicht noch mehr davon überzeugt bist, dass es eine definitive Endlichkeit gibt, ne? Und dass es mit dem Tod dann auch wirklich vorbei ist. Ja. Wenn du solche Sachen da erlebt hast, wie du sie uns gerade geschildert hast, das waren ja ganz, ganz, ganz krass und ganz heftige Dinge. Beispielsweise die Frau, die im Kölnberg von dem Hochhaus gestürzt ist. Sie hat Selbstmord begangen. Ja, genau, Selbstmord begangen. Wie geht man dann nach so einer Tätigkeit, nach so einer Arbeit nach Hause? Was hat man dann in sich und was denkt man? Ja, ich muss sagen, das war also... Kann man essen zum Beispiel, wenn du mit den Händen ihre Innereien aufgesammelt hast? Du hast es erzählt und so war es dann ja auch. Kannst du dann Abendbrot essen? Kannst du ganz entspannt danach? Ja, ich muss sagen, so die ersten paar Stunden nicht mehr. Aber man gewöhnt sich eigentlich mit der Zeit daran. Es gab ja die Situation bei ganz normalen Toten, die man im Auto hatte. Da sind wir auch vorne im Auto gesessen und haben unser Butterbrot gegessen, obwohl hinten ein oder zwei Leichen drin lagen. Also da gewöhnt man sich einfach. Macht man wie der Arzt, der nach einer Operation sein Butterbrot isst oder so. Man gewöhnt sich einfach dran. Macht man, wenn man im Leichenwagen sitzt und eine Leiche von einem Ort zum anderen transportiert, auch Scherze und redet über das Wetter und über irgendwelche Belanglosigkeiten? Das auf jeden Fall. Also die ersten ein, zwei Wochen war bei mir nicht so und der Kollege neben mir, der hat dann immer sein Spätzle, sein Blödsinn immer, wie kann der immer. Aber so ein paar Wochen fing ich genauso an Und wir hatten sogar so einen ganz Extremen dabei. Ich sag mal, das war unser Firmenkasper, der fuhr auch meistens alleine, der fuhr über Führungen von Italien nach Köln oder von England nach Köln oder sonst was. Und ja, der ist zum Beispiel hingegangen bei einem Einsatz, bin ich mit dem mal gefahren, auf Polizeieinsatz. Und das war jemand, der lag also schon 3-4 Monate in der Wohnung und in der Sommerzeit und war ein älterer Mann, hat keiner den vermisst. Er war fast verwest. Überall die Würmer, diese Maden krabbelten rum und die Polizisten, die sind schon rausgegangen, weil sie nicht mehr ausgehalten hatten. Und er kam dann raus, ich stand noch draußen, wir haben also gerade die Bar rausgepackt. Er kam dann wieder raus, hat schon erstmal angeguckt und so kauend kam er an die Polizisten vorbei und sagte, die Maden sind aber auch nicht mehr der Patzner waren, dreht der eine Polizist sich rum und fängt an zu reiern. Ne? Ehrlich? Der hat natürlich keine Maden im Mund gehabt. Nee, so ein Scherz. Scherz hat er so gemacht. Aber vielleicht ist das auch die einzige Möglichkeit für Leute, die in dem Gewerbe tätig sind, damit umzugehen, ne? Das auszuhalten, indem man da Scherze drüber macht und das irgendwie ein bisschen locker sieht. Sonst kriegt man ja den absoluten Horror und kann vielleicht gar nicht mehr ganz normal leben danach. Du bist auf jeden Fall nach ein paar Monaten ausgestiegen aus dem Gewerbe. Wirklich ausschließlich aus dem Grund, dass du gesagt hast, ich kann diese ganzen Eindrücke nicht mehr ertragen und verarbeiten, das ist kein Beruf für mich? Ja, also was ich nicht ertragen konnte, waren so eben diese extremen Sachen. Ne? Wie zum Beispiel, wenn jemand da aufgeplatzt liegt oder unter der Straßenbahn kommt, dann war man dann doch etwas zu krass. Und vor allen Dingen kommt noch dazu, ich habe in dieser Zeit einige Freunde verloren, die also permanent immer dran waren, Mensch, Abstand, du stinkst nach Leichengift, du stinkst nach Tod. Ich habe es irgendwann selber nicht mehr gemerkt, aber Leichen, vor allem die schon länger, sag ich mal, irgendwo liegen, die man dann abholt, die haben so einen, ja, man kann es schlecht beschreiben, so süßlichen und ja, ganz eigenartigen Geruch. Und das geht irgendwie ganz penetrant in die Kleidung rein und auch scheinbar in die Haut rein. Ich habe manchmal, also... Achso, du hast also diesen Geruch dann auch ausgestrahlt. Hast du denn diesen Geruch aus der Nase überhaupt rausgekriegt für dich, wenn du dann abends in dein Privatleben gekommen bist? Oder hast du diesen latenten Leichengeruch immer noch mit dir gehabt, mit dir geführt? Also ich persönlich habe es nicht mehr gerochen, wenn ich nach Hause kam, aber andere eben. Und die krasse Situation war, kam ich einen Freund besuchen abends und hat mir seine neue Freundin vorgestellt und hat ihr auch vorher erzählt, was ich vom Beruf mache. Und die waren ein paar Minuten vor mir da. Ich kam also noch im Kittel nach Hause. Wir hatten so graue Hose, weißes Hemd, schwarze Krawatte und schwarzen Kittel an. Und hat sich den Kittel noch angehabt. Von dem Einsatz direkt nach Hause. Ich hatte Bereitschaft. Ja, und auf einmal die Freundin... sagte so, machst du so zuckst du die Nase und murmelt irgendwas zu ihrem Freund drüber. Na ja gut, wir haben es so verlaufen, wie wir das vorgenommen hatten. Und ein paar Wochen später sagte dann zu mir, ja, meine Freundin möchte, dass ich mit dir in Kontakt abbreche. Die kriegt das Kotzen, wenn du oder wenn sie sich vorstellt, ich bin mit dir zusammen und dann, wenn er nach Hause kommt, weil ich so nach Leichenlebt stinkt. Also, ein für dich offensichtlich wirklich sehr unappetitlicher Beruf ist eine Weile her. Vor 13 Jahren hast du gesagt. Ja, genau. Ja, aber die Erinnerungen, das merke ich schon, die sind noch sehr nah und sehr plastisch auch bei dir, ne? Sonst hättest du das gar nicht so erzählen können. Ja, normalerweise denke ich nicht mehr so viel daran, aber wenn ich, wie gesagt, jetzt drüber spreche, dann kommt natürlich kommt alles das wieder hoch, ne? Genau. Ich danke für deinen Anruf, Manfred. Ja, nichts zu sagen. Alles Gute, wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das Thema heute Nacht heißt unappetitliche Berufe. Wer von euch hat einen unappetitlichen Beruf, den ihr selbst unappetitlich findet? Oder den vielleicht nur die Umwelt unappetitlich findet und ihr sagt, warum? Es ist doch ein ganz normaler Beruf. Ich stehe dazu und ich finde da gar nichts bei, das zu machen. Erzählt mir davon. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt geht's weiter mit Gero und Gero ist 25 Jahre alt. Morgen. Moin Domian. Morgen Gero. Hi. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin Altenpfleger. Ich arbeite seit 1995 in der Altenpflege und ich dachte mich, ich melde mich mal auf dein Thema hin, weil es ziemlich viele Leute gibt, die denken, ja, die Altenpfleger, die müssen nichts weiter tun, als sich so mit den Leuten ein bisschen beschäftigen und die so zu füttern. Ja, das glaube ich, ist, die Meinung ist, glaube ich, nicht so verbreitet. Ich glaube, dass wir alle Respekt vor Leuten haben, die im Altenpflegeberuf arbeiten. Ne? Na, ich glaube nicht, dass sie... die meisten wirklich eine Vorstellung haben, was für psychische und physische Belastungen da auch hinterstecken. Vorab, bevor du erzählst, findest du selbst deinen Beruf manchmal unappetitlich? Ja, mancher ehrlich gesagt ja, Domian, aber es ist schon so, dass der Idealismus dann sieht. Also ich mache den Beruf auch ganz gerne. Und dann sag doch mal so ein paar Beispiele, wo es dir, oder vielleicht ganz am Anfang deiner Tätigkeit, als du frisch in den Beruf gekommen bist, wo du schon schlucken musstest oder heute vielleicht auch noch schlucken musst, wo dir ein bisschen mulmig wird? Was ist unappetitlich? Ja, ganz zu Anfang, da war ich gerade 19, weißt du, das war natürlich noch was anderes. Mhm. Wenn man nur die erste Leiche gesehen hat, dann war einem natürlich schon ziemlich übel. Mhm. Heute kann man dann mehr ab nach knapp 5 Jahren Altenpflege, aber es ist also schon noch zum Beispiel sehr unappetitlich, wenn die alten Menschen dann inkontinent sehen, mhm. sind, dann kommt ja so alles raus, an Stuhl wie an Urin, und ja, dann musste das eben als Altenpfleger auch alles mhm. wegräumen, häufig, gerade wenn sie dann an einer künstlichen Ernährung liegen, übergeben sie sich und so weiter, das ist auch nicht sehr appetitlich. Mhm. Also du bist im richtigen Pflegebereich tätig? Also wo? Pflegebereich, ja. Mhm. Bitte? In der Schwerstpflege. In der Schwerstpflege, das heißt, mhm. da sind Menschen, die alle dem Tod geweiht sind, ne? Ja. Da kommt niemand mehr raus in ein normales Leben, nie mehr, ne? Nein, das gibt's also bei uns eigentlich fast mhm. viel schlimmer, finde ich, auch eigentlich als diese Äußerlichkeiten, wie den Kot und so weiter, den Urin, den wir wegräumen müssen, eben so die psychischen Belastungen. Mhm. Und dann, die sind ja alle verwirrt, nicht? Mhm. Musst du dir also dann so vorstellen, dass wirklich 90% von den Leuten nicht mehr zurechnungsfähig mhm. sind. Mhm. Alzheimer, Parkinson und was es dann da so für Krankheiten mhm. gibt. Ja, lass mich nochmal kurz fragen, bevor du weitererzählst, was diese eher ekligen und unappetitlichen Dinge betrifft. Ja. Kannst du da heute ein bisschen professioneller und lockerer schon mit umgehen, oder fällt es dir auch schwer, wenn du morgens mehrere Menschen sauber gemacht hast und es sind wieder Dinge passiert, kannst du dann normal in deine Mittagspause gehen? Ja, doch, inzwischen ja. Also ich sag immer so, ich habe so eine gewisse Kotzgrenze. Mhm. Irgendwo reicht es einem dann auch mal, und dann sagt man auch mal zum Kollegen, kannst du mir gerade mal helfen, weil mhm. irgendwo geht es dann auch nicht mehr, aber mhm. inzwischen kann man sich dann beim Frühstücken, beim Mittagessen auch über sowas unterhalten. Mhm. Stichwort Kotzgrenze, wie du gerade gesagt hast. Ja. Gab es das auch schon mal ab und zu, dass du dich selbst hast übergeben müssen, weil es so ekelhaft war? Ja, ich neige nun dazu nicht, aber mir wird dann also immer sehr, sehr übel. Mhm. Es hat also wirklich 1-2 Fälle gegeben, wo ich mich dann am Bett echt festhalten musste, um da nicht zu kollabieren. Mhm. Also da erinnere ich mich an einen Fall von einer Frau, die sehr wundgelegen war. Das nennt sich Dekubitus. Mhm. Dann bildet sich zunächst die Haut zurück und irgendwann auch das Fleisch. Und du hast dann ja zunächst so fingerkuppengroße bis handtellergroße Löcher regelrecht im Rücken oder auch an sonstigen Stellen mhm. im Körper. Und ja, wenn du dann Pech hast als Pfleger und auch als derjenige Mensch, dann kommen dann irgendwann noch die Würmer hinzu. Das stinkt dann wirklich so, dass du weißt, Domian, wie der Tod riecht. Moment mal, die Würmer kommen hinzu, auch wenn jemand in einem Pflegeheim gepflegt ja, wird? Also natürlich, wir tun unser Allerbestes. Im Allgemeinen kommen die Leute so bereits aus Krankenhäusern, weil die Krankenhäuser heutzutage leider dank Gesundheitsreform etc. so wenig Zeit haben, mhm. dass sie sich nicht mehr anständig drum kümmern können, ne? Also wenn die Leute bei euch unter Umständen eingeliefert mit durchgelegenen Rücken, ja, und dort entstanden, ist es zu Wurmbefall gekommen? Wie bitte? Und da ist es dann in dem durchgelegenen Rücken zu Wurmbefall gekommen? Ja, ja, das sind dann also so weißliche Viecher, die dann auch richtig krabbeln. Also hatte nur in einem Fall zum Glück bisher, aber das war wirklich so schlimm, Domian, dass ich da echt nur mit Mundschutz rein konnte. Aber kann man dem denn, ich bin ja ganz entsetzt, dass es das im Krankenhaus gibt und sogar in einem Altenheim, kann man dem denn nicht mit Medikamenten vorbeugen, indem man die Wunde immer wieder desinfiziert? Ja. Ich frage jetzt ganz laienhaft, ich weiß es nicht. Dass es zumindest nicht zu Würmern kommt an einem lebendigen Menschen. Ja, also das war nun auch ein sehr extremer Fall. Und das ist auch vom Krankenhaus einfach verschlampt worden. Mhm. Wir haben das dann schon, so gut es ging, gesäubert. Dann hast du auch wirklich so eine Stunde an so einem Menschen zu tun. Mhm. Und war es denn danach dann erledigt, oder sind die Würmer wiedergekommen? Nein, also der Mensch, also die Frau ist dann auch bald darauf gestorben. Mhm. Wir haben das schon einigermaßen in Griff gekriegt, aber du musst dir das ja auch vorstellen, dass so ein Mensch dann kaum noch ein Abwehrsystem hat. Mhm. Und insofern muss es nicht mal unbedingt Schlamperei sein, mhm. wenn jemand zu Dekubitus neigt, das ist auch so eine, die Menschen neigen dazu oder nicht. Dann, lass mich noch fragen, weil ich muss das jetzt mit diesen Würmern, das haut mich ja wirklich um. Ja. Wie kann das denn passieren? Woher kommen denn die Larven für die Würmer? Ich denke mal, das ist irgendwo dann eine gewisse Unreinheit. Mhm. Weil, weißt du, wenn die nicht richtig gewaschen werden mhm. oder sonst was oder nicht immer steril, die verschiedenen Werkzeuge halten. Aber das, da musst du dann auch einen Mediziner fragen. Ja. Ich bin ein bisschen überfragt. Wie groß waren oder waren denn diese Würmer in der Frau? Ja, sehr klein. Du, die waren höchstens so groß wie so ein Fingernagel oder so. Ja, immerhin. Und schneeweiß hast du. Ja, ja, genau. Es krabbelt richtig. Und das roch also wirklich, so stellst du dir den Geruch des Todes vor. Das ist widerlich. Also umso mehr und nochmals Respekt vor dem Personal, vor den Leuten, die in den Altenheimen dann solche Arbeit leisten, wie du sie auch leistest. Du hast gerade noch ein anderes Stichwort gesagt. Du hast gesagt, dass die Menschen, die du pflegst, körperlich sehr schlecht dran sind, aber geistig eben auch. Dass sie zu 95%, hast du glaube ich gerade gesagt, auch nicht mehr ansprechbar sind. Ja, das ist eigentlich das, was mich immer mehr belastet als dieses Körperliche. Mhm. Denn also das kannst du irgendwann abstreifen. Mhm. Naja, das musst du eben machen, aber diese... Woher, Gero, nimmst du die Motivation zum Arbeiten? Weil du hast ja in dem Sinne kein Erfolgserlebnis mehr. Wenn man normal als Pfleger arbeitet auf einer Station, freut man sich ja mit, wenn jemand schwer krank war und er dann wieder gesund wird und man auch das Seinige dazu getan hat. Aber in dem Fall kannst du ja nur eigentlich hoffen, für die Leute, hoffentlich sterben sie bald, ne, damit sie vom Leid erlöst werden. Ja, woher nehme ich die Motivation? Also es ist bei mir erstmal wirklich eine große Liebe zu Menschen. Mhm. Dann denke ich, das Ganze basiert bei mir auch einfach auf dem Glauben, wie auf dem christlichen Glauben, dass man, wir sind nun auch mal ein christliches Haus, und dass man eben den Mitmenschen helfen soll. Und das gibt mir sehr viel Kraft, das dann auch wieder durchzuhalten. Was ist dann für dich das ein Erfolgserlebnis in deiner Arbeit? Ein Erfolgserlebnis ist für mich eigentlich in einer Arbeit, wenn ich einem Menschen, egal wie krank oder verwirrt er ist, so ein Lichtpunkt, mal in einer Sekunde sein kann. Wenn man eben nicht nur ihn wäscht und ihn sauber macht oder füttert oder so, sondern wenn dieser alte Mensch eben dann auch irgendwie dir signalisiert, ja, es ist schön, dass du da bist, sozusagen. Nicht? Und auch die verwirrtesten Menschen, denke ich, irgendwo im Unterbewusstsein registrieren die das. Und jetzt möchte ich dich eine Frage stellen, die uns alle sicher jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist und allen grundsätzlich durch den Kopf geht, wenn man solche schlimmen Dinge hört. Und jeder von uns, das ist ja der größte Horror, dass man irgendwann mal auf so einer Pflegestation endet. Ja. Du bist tagtäglich hautnah konfrontiert mit diesen unheilbar kranken Menschen, die auf jeden Fall sterben werden und die nur Leid ertragen müssen. Gibt es da schon mal so eine Überlegung, dass du halt auch so für dich sagst, ach, man sollte ihnen vielleicht doch helfen, eher zu sterben. Man sollte sie nicht so lange leiden lassen. Ja, das ist wirklich ein gutes Thema, was du da gerade anschneidest. Also die Gedanken habe ich schon häufig gehabt, wenn du dann also neben so einem Bett stehst von einer Frau, wo du genau weißt, das Herz ist noch zu stark, die muss jetzt sich vielleicht noch monatelang quälen und ist schon so wundgelegen oder leidet so furchtbar, und die Überlegung gibt es schon, aber der Gesetzgeber verbietet es uns. Und das ist mir klar. Ich frage dich ja so als Privatperson, denn ja, kaum jemand kann ja so gut Auskunft geben wie du oder wie ihr, die ihr in diesem Bereich arbeitet. Ja, wenn es nach mir gehen würde, müsste es irgendeine Möglichkeit geben für einen Menschen, bevor er so weit ist oder wenn er so weit ist und noch bei klarem Verstand ist, dass er eben sagt, ja, ich will dann nicht mehr. Das Problem ist ja, dass man dann oftmals nicht mehr bei klarem Verstand ist. Ja, ne? Genau. Und dass die Angehörigen es entscheiden müssten. Ja, deswegen muss der Mensch eben vorher dann entscheiden, wenn ich dann mal so weit bin, ja, dann will ich eben nicht mehr. Also es gibt immer wieder Fälle in deinem Beruf, wo du, wenn du sagen könntest, entscheiden könntest, du würdest diesen Menschen per Medikament, per Giftspritze erlösen. Nein, also ich selber möchte das wirklich nicht entscheiden, Domian, denn also wer will über Leben oder Tod entscheiden? Aber wenn dieser Mensch zu mir klar, entweder bevor er dann so geistig abwesend ist oder wenn er noch geistig fit ist, sagt, ich will nicht mehr, dann würde ich auch sagen, ja, wenn er das selber so entscheidet, nach dem Tierarzt dann besser, das kannst du dann erlösen. Und würdest du es dann tun, wenn du weißt, wenn du wüsstest, dass der Mensch das so gewollt hat? Das ist auch eine sehr schwierige Frage, aber... Irgendjemand muss es dann ja machen, ne? Ja, wenn man das so fordert immer, dann muss man ja auch wiederum Menschen im Auge haben, die dann auch die Spritze aufziehen und setzen, ne? Ja, also ich bin sehr froh, dass ich es nicht machen muss, andererseits, weißt du, die Liebe zu den Menschen befiehlt es einem manchmal dann, oder würde es einem vielleicht auch befehlen, das dann zu tun, denn es ist schon unerträglich, das Leid dann manchmal mit ansehen zu. Jetzt würde ich dich gerne am Schluss unseres Gespräches noch ganz persönlich fragen. Du bist ein ganz junger Mann von 25 Jahren, der schon mit so etwas konfrontiert ist, jetzt seit 5 Jahren. Hast du durch diese Eindrücke große Angst vor deinem eigenen Alter und eventuell vor Bettlägerigkeit? Ja, also vor meinem Alter nicht so sehr. Also vor Bettlägerigkeit schon. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht so enden wie viele von unseren Patienten. Auch nicht so verwirrt. Mhm. Heißt das für dich denn, dass du so eine Art Patiententestament, wenn das auch nicht juristisch bindend unbedingt ist, würdest du sowas machen? Etwas verfügen? Okay. Das kann ich auch nur eigentlich allen Menschen empfehlen, dass sie wenigstens schriftlich fixieren, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr, weil das wissen die wenigsten, das erkennen die Ärzte schon an und dann wirst du wenigstens nicht noch an die Sonde gelegt und kannst zum Beispiel es ablehnen, kurz vor deinem Ende nochmal ins Krankenhaus zu kommen. Und so. Das erkennen die Ärzte an, unterhalten sich die Ärzte dann auch dran? Auch in den Pflegestationen? Ja, das haben wir auch schon häufig gehabt, wenn sowas vorliegt. Und das ist also wirklich von denjenigen dann unterschrieben. Dann sagen die Apps, okay, dann lassen wir sie bei ihnen dann im Hause sterben. Dann musst du nicht nochmal auf intensiv an die Schläuche und so. Ja. Also Gero, das ist sicherlich oftmals ein sehr unappetitlicher Beruf, den du da ausübst. Aber ich möchte nochmal meinen Respekt formulieren vor dir und vor all denen, die diese Tätigkeiten ausführen. Was wären wir in dieser Gesellschaft ohne die Krankenpfleger und die Altenpflegerinnen und Mitarbeiter? Ja, schade ist, dass die alten Menschen eben nicht mehr zu Hause alt werden können. Das ist ja auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass die Verwandten das letztlich nicht mehr wollen. Ich danke dir für den Anruf und wünsche alles Gute und grüße die Kollegen von mir. Ja, ich wollte auch nochmal sagen, dass ich deine Sendung auch ganz toll finde. Vielen Dank. Und schöne Nacht dir noch. Ja, vielen Dank. Tschüss, Gero. 1.31 Uhr und 25 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32, 45 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema unappetitliche Berufe und ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen solchen unappetitlichen Beruf haben. Vielleicht arbeitet ihr als Kammerjäger und habt Lust, euch mit mir zu unterhalten. Vielleicht arbeitet ihr in einem Schlachthof und habt Lust, mit mir zu reden. Oder vielleicht arbeitet ihr in einem Klärwerk oder einer Kläranlage. Aber das sind nur ganz willkürlich herausgegriffene Beispiele. Es gibt sicher viele Berufe, die unappetitlich sind, die mir jetzt gar nicht so einfallen. Und es gibt eine ganze Menge Menschen, die einen Beruf ausüben, den andere unappetitlich finden. Aber ihr selbst sagt, das ist mein Beruf, mein Job, ich mag ihn, ich stehe dazu. Und wenn die anderen auch sagen, ich finde es gut. Also wenn ihr mit mir über unappetitliche oder ekelhafte Berufe reden wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei, und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, das ist der Dirk, und Dirk ist 35 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian, guten Morgen. Guten Morgen, was machst du für einen Beruf? Ich bin Totengräber. Das hatten wir ja gerade auch schon in der, ja, das war ein Leichenwagenfahrer. Totengräber ist da noch was anderes. Beschreib mal genau, was du machst. Ja, ich hebe die Gräber aus, Das heißt, die ganze Beerdigung, der ganze Ablauf einer Beerdigung, lasse die Särge auch runter und hole Särge auch wieder aus der Erde raus. Wenn Menschen umgebettet werden müssen zum Beispiel. Zum Beispiel, was der Erste nun auch einbettet, er abgeholt hat, reingelegt und wir wiederum rausholen, wenn jemand seinen Angehörigen, ich sag jetzt mal vom Friedhof Köln, nach Stuttgart verlegt haben will, weil auch immer irgendwie. Das kommt sehr oft vor. Das kommt sehr oft vor? Ich wollte gerade fragen, das ist doch wahrscheinlich nicht so oft der Fall. Doch, also ich schätze mal so in ganz Köln im Jahr so um die 100 Stück. Ist das wahr? Ja, ist das wahr? Circa. Zählt dieses Umbetten, dieses Herausholen aus dem Grab zu den unappetitlichen Seiten deines Berufes? Oh ja. Ja. Oh ja. Beschreib mal, erzähl mal. Ja, so ein Leichnam, der hat normalerweise, also er hat einen normalen Verwesungsprozess. Das ist jetzt nicht wie bei einem ersten Anrufer, wo dann halt die Maden drauf rumlaufen, wo dann Leichen wochenlang in der Wohnung gelegen haben. Da unten ist ein normaler Verwesungsprozess. Ja, passiert natürlich sehr oft, dass, wenn die Erde oben aufgelegen hatte, der Sarg kaputt ist. Und oder der Sarg vielleicht schon verrottet ist, ne? Kann das auch sein? Verrottet, ja, gut, wenn du einen Boden hast, dann hast du halt nur noch einen Knochenfund da. Nach, sagen wir mal, 10 Jahren. Kommt auch drauf an, was es vom Boden ist. Hast du einen Lehmboden, da hast du nach 30 Jahren noch Leichname, die sehen aus, als ob sie gestern beerdigt worden wären. Was waren denn die schlimmsten Eindrücke, die du bisher so gehabt hast? Die schlimmsten Eindrücke, die ich gehabt habe, das war auf einem sogenannten Wasserfriedhof. Da haben wir ein Grab nach ca. 35 Jahren wieder aufgemacht, wobei beerdigt werden sollte. Und da stand der Sarg noch ganz drin. Und die Dame, die damals beerdigt wurde, also die war so vollständig da. Und der Boden war zwar relativ, naja, es war etwas Wasser drin, es war überwiegend Leichenbrühe, die dementsprechend stinkt. Das ist dieser sogenannte süßliche Geruch, den der Erstanrufer da auch beschrieben hat. Also Wasserfriedhof heißt, dass sehr viel Wasser in der Erde ist, also dass das Grundwasser hochsteht. Oder? Grundwasser, ja. Und dadurch werden die Leichname teilweise konserviert. Also wirklich noch. So, da lag diese Frau in halb im Wasser, halb im Leichenwasser in den Sarg und dann? Und ich rutsche aus und liege mittendrin. Ja. Also ich hatte das ist ja fast wie Slapstick. Wenn es nicht so ekelhaft wäre, würde man lachen jetzt darüber, ne? Ich meine, mittlerweile lache ich, ich grinse etwas darüber. Aber im ersten Moment war es widerlich und nach 3 Tagen oder 2,5 Tagen zeigte sich schon auch eine leichte Gelbsucht bei mir an. Du bist richtig in das Grab reingefallen, auf die 35 Jahre alte tote Frau. Also seit 35 Jahren war die beerdigt. Ja. Und das platschte, das Leichenwasser ging. Leichenwasser, Rundwasser und Schlag mittendrin. Hat dieser Leichnam das noch ausgehalten oder ist er dann doch in sich zusammengesackt? Also das ist dann wirklich nur noch reine Masse gewesen, die zusammengefallen ist. Aber das war doch dann wahrscheinlich alles nur noch ein Brei, oder? Ja, nachdem ich draufgefallen bin. So meine ich, ja. Ja, nachdem ich draufgefallen war, also nur noch ein Brei. Also ist das Wahnsinn. Rechts und links und vorne und hinten. Gut, wir sind teilweise geschützt, je nachdem. Ja, erzähl mal weiter, dann lagst du da drin und dann? Wie bist du da wieder rausgekommen? Schnell rausgekommen? Nee, erst gar nicht. Ich wusste gar nicht, wo ich war erst. Ich habe mich so erschrocken und bis ein Kollege mich dann wohl gepackt hat, oben am Kran gepackt hat und mich dann hochgezogen hat. Und dann habe ich eigentlich erst begriffen, wo ich war. Und bin dann raus und ich weiß nicht, ich habe nur die Klamotten von mir gerissen und stand nachher nur auf Unterhosen und natürlich in der Trauerhalle drin, aber nur noch in Unterhosen und ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Und muss man danach nicht 10 Stunden heiß duschen? Oder? Ich habe fast 4 Stunden in der Badewanne gelegen. 4 Stunden in der Badewanne. Und hatte diesen süßlichen Geruch, also auch tagelang noch, oder auch heute noch, wenn wir Umbettungen machen, habe ich tagelang diesen süßlichen Geruch in der Nase und da erst recht. Jetzt erklär mir doch mal bitte, es ist ja wirklich ein unappetitliches Thema, aber es gehört nun mal, ich sag's noch mal, zum Leben auch dazu. Ja. Wenn ihr eine Umbettung machen müsst und wir nehmen mal den Fall an, der Sarg ist schon eingekracht, die Leiche ist teilverwest, aber eben noch nicht ganz verwest. Wie macht man das denn dann? Ja, man versucht das mit den Händen so gut wie möglich rauszuholen. Das also heißt, die verweste Leiche wird mit der Hand wieder rausgenommen? Ja, wenn der Sarg kaputt ist. Und das kann dann auch passieren, dass sie auseinanderfällt, die Leiche? Fällt auf jeden Fall auseinander. Das heißt, ihr nehmt die Einzelteile und packt es dann in einen neuen Sarg und legen sie so gut wie möglich wieder beisammen. So nebeneinander, das heißt auch all angeordnet, halt vom Kopf bis zum kleinsten Zeh. Kleinsten Zeh nicht, aber bis zum Fuß und auch wieder dementsprechend im Sarg drin liegt. Gibt es bestimmte Körperverbindungen, die sehr lange halten? Oberkörper. Der Oberkörper. Mhm. Der Kopf fällt auch ab. Wenn man der Kopf fällt regelrecht ab. Mhm. Und dann halt die Arme, Beine, ne? Aber so, mhm, der Rumpf, der ist also ganz gut, der hält ganz lange. Sind denn dann in diesen Körpern auch Würmer? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Ich dachte, durch die Erde würden da auch irgendwie Maden reinkommen. Ja, nein, absolut nicht. Also das ist jetzt nicht wie in den Horrorfilmen, dass, mhm, da unten hunderte von Maden sind. Mhm. Jetzt kommt mal ein Regenwurm wohl da unten ran, mhm, der ja teilweise bis zu 3 Meter Tiefe sich buddelt. Das passiert, aber Maden absolut nicht. Mhm. Maden entstehen ja erst aus Fliegeneiern. Mhm. Ja, ja, eben. Also ich wusste nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie so... Das ist, nein, nein, das ist nicht wie in den Horrorfilmen. Wie sieht denn dieser verweste Mensch dann aus? Wie kann man sich, sieht das porös aus? Sieht das grau aus? Oder wie? Ja, da sind eigentlich alle Farben drin. Ich meine, wenn ein Mensch einen guten Verwesungsprozess, sagen wir mal, in einem Lehmboden hat, mhm, dann wird das Fleisch so weiß, rosa bis weiß. Mhm. Das heißt, man sieht dann auch die Umrisse des Menschen noch, und aber das ist eigentlich nur so ein weißer Klumpen. Mhm. Ihr müsst alle heute sehr tapfer sein, ne, die ihr zuhört und zuschaut. Das ist ein hartes Thema. Also ich merke, also ich bin eigentlich da hart gesotten in solchen Sachen, aber das geht einem schon nahe, wenn man das so hört. Aber das ist das Thema und das ist ja auch okay, weil, wie gesagt, das ist jetzt halt auch ein Beruf, den ihr ausübt, und der wird täglich ausgeführt, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Und das gehört mittlerweile dazu. Denkt man, wenn man dann eine Leiche herausholt, die in einem solchen Zustand beispielsweise ist, wie du sie es gerade beschrieben hast, denkt man auch noch so an den Menschen, an das Schicksal dieses Menschen, vielleicht an die Jahre seines Lebens, was er alles erlebt hat, gemacht hat? Ja, man denkt schon daran, weil ich habe auch sehr viele Bekannte oder also durch mein Umfeld auf dem Friedhof, wo ich arbeite, auch Leute kennengelernt und die ich unter der Erde gebracht habe auch schon, mhm, und auch mittlerweile schon wieder beerdigt wurde, die schon wieder teilweise die Gräber abgelaufen waren, mhm, und sehe dann die Knochen und wusste genau, oh mein Gott, das war damals der Helmut, mhm, der Peter oder wer auch immer. Mhm. Und die Reste. Und dann denkt man dann doch zurück. Mhm. Aber eine Menschen, die man nicht gekannt hat, nee, absolut nicht. Das nicht. Da sind das eigentlich eher Gegenstände, diese Knochen, die du rausholst. Richtig. Mhm. Dann ist das, mehr ist das dann nicht. Wie lange machst du diesen Beruf schon? Jetzt seit gut 13 Jahren. 13 Jahren schon. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin von der Grünfläche, und die Kollegen, die vom Friedhof, haben mich mal gefragt, ob ich nicht mal aushelfen wollte beim, mhm, Sarg runterlassen. Und da bin ich dann irgendwann da hängen geblieben. Würdest du sagen, bei aller Beschwerlichkeit und allen Problemen, die damit verbunden sind, dass dir der Beruf, den du ausübst, auch Spaß macht? Oder kann man das nicht sagen? Spaß macht? Nein, absolut nicht mehr. Ich meine, in meinem Umfeld auch hat man mir auch schon gesagt, oder auch jetzt meine letzte Freundin hat schon gesagt, dass ich sehr gefühlskalt geworden bin. Mhm. Ich bin mit den Jahren gefühlskalt geworden. Was meinst du, woran liegt das? An dem Beruf. Rein an dem Beruf. Ja, ist mir klar, aber wie kommt der Zusammenhang zustande, dass du gefühlskalt wirst? Bist du zynisch auch geworden durch den Beruf? Auf jeden Fall. Mhm. Denn, und auch sehr aggressiv bin ich geworden, dadurch, weil verschiedene Beziehungen, die ich gehabt habe in den letzten Jahren, die mit mir auch nicht, mhm, mehr reden wollten. Das haben wir gerade auch schon gehört, ne, von dem Kollegen, von dem ersten Anruf, mhm, von Manfred, der auch sagte, ich habe Freunde verloren dadurch, weil die Leute sich ekeln, wenn die hören, was ich mache. Mhm. Ja, ich habe mittlerweile eine Stammkneipe, wenn ich mich da auf einem Sessel gesetzt oder beziehungsweise auf einem Stuhl gesetzt habe, setzen sich andere Leute nicht mehr drauf. Mhm. Mhm. Die sagen, da sitzt der Tod. Mhm. Die setzen sich teilweise von mir sogar ein bisschen weg. Und ich habe auch wirklich sehr viele Freunde dadurch verloren. Mhm. Bist du im Moment auch alleine, solo? Ja, solo, ja. Ist es denn so krass, dass du eigentlich manchmal sogar einen richtigen Widerwillen hast, morgen zur Arbeit zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte diesen Widerwillen jetzt, oder jetzt im Moment, ich habe mich krank schreiben lassen. Ich habe im Moment, mhm, absolut keine Böcke. Im Moment ist wieder so viel an der Beerdigung, ich habe keine Böcke, mhm, habe mich einfach mal krank schreiben lassen. Mhm. Wahrscheinlich ist für dich die leichte Variante deines Berufes das Gräber ausheben, ne? Und die Sage hinein, das ist ja das noch... Das ist es. Aber das Schlimme ist halt immer wieder, sich rausholen. Das Rausholen ist Umbetten. Ich meine, man sieht ja auch, wenn der Bagger jetzt das ausheben wäre, ich schreibe halt, oder da unten in den Grab rein müssen, sind nun auch mal Reste drin. Mhm. Und es gibt nur da auch Gräber, wo halt Lehm ist, wo der Bagger reinpackt und die Leichnamen auch rausholt. Mhm. Ich meine, ich gucke mehr oder weniger zu, aber es ist wirklich die Härte aller Härte. Also ich meine, ich kann auch Manfred verstehen, mhm, dass es absolut nicht, mhm, mehr geschafft hat nach Monaten. Mhm. Ich wollte gerade was fragen mit dem Umbetten. Merkt man eigentlich, wenn ein Mensch, ein Verstorbener, dass der sehr schwer krank war beispielsweise, dass der schwere Medikamente bekommen hat, riecht man das oder sieht man? Ja, das riecht man vorher. Das riecht man vorher. Es gibt also Verstorbene, die dann für 4 oder 5 Tage gelegen haben und schwer Medikamente genommen haben. Mhm. Ich meine, ich habe es vor kurzem von meinem Vater gesehen, der ist jetzt vor 5 Monaten gestorben. Und wir haben ihn allerdings verbrennen lassen. Mhm. Und ich war noch im Krematorium, da hat mein Vater gerade 4 Tage gelegen. Mhm. Und er hat dermaßen gestunken, aber auch überhaupt die Leichname, die schwer Medikamente nehmen, die stinken unwahrscheinlich. Die Eindrücke, die du jetzt in all den Jahren hattest, haben die dazu geführt, dass du für dich entschieden hast, ich lasse mich auf jeden Fall verbrennen? Oder ist es dir egal? Es ist mir egal. Das ist dir mittlerweile egal. Ich meine, gut, ich habe den Vater auch verbrennen lassen. Ja, ich würde jetzt doch eher sagen zum Verbrennen, ja, es wird kurz und über lang in den nächsten Jahren so und so, so weit sein, dass 80% der Menschheit sich verbrennen lässt. Mhm. Ja, weil der Platz auch fehlt, ne? Für die, auf jeden Fall. Platz, also ist wirklich ein Platzmangel. Es ist ja mittlerweile so, dass die Gräber so weit runtergeschraubt werden von der Verjährungsfrist, weil der Platzmangel da ist. Früher war es 25, mittlerweile ist es nur noch 15 Jahre. Hast du von all diesen Dingen, oder wenn wieder mal was sehr Schlimmes passiert ist, träumst du davon auch? Ja, auf jeden Fall. Das verfolgt dich bis in den Schlaf. Ja, auch. Also das wird mich auch mein Leben lang verfolgen. Mhm. Willst du denn diesen Beruf weiter ausführen? Du bist ja auch erst 35 Jahre alt, du könntest ja auch noch sagen, ich mache irgendwas anderes. Ja, ich habe mich jetzt beworben für Krematorium. Aber ist das Gleiche? Ist es ja wieder so in dem Bereich zumindest, ne? Ja, aber er hatte mir gedacht, das ist doch was ganz anderes. Die werden im Ofen geschoben, da sehe ich nichts. Mhm. Aber habe mir selber mal angeguckt, also es wird doch noch schlimmer sein da im Krematorium. Mhm. Man sieht es doch. Ich kann mir das so schwer vorstellen, ich kann es so schwer nachvollziehen, einen solchen Beruf zu haben, der eigentlich den ganzen Tag schwerst belastend ist. Ja, oh ja, oh ja. Er ist ja nicht nur allein, das Beerdigen, auch diese Belastung ist auch halt die Gräber auszuheben und. Mhm. Ist ja nicht nur allein wieder reintun und wieder rausholen, aber auch die Gräber auch aufzumachen und das zu sehen und alles. Ne? Mhm. Oder auch den Angehörigen teilweise, wenn ich am Grab stehe, denen in die Augen zu gucken. Ich sage mal, ein Mensch, der 80, 85 und schwer krank war, gestorben ist. Schön, dass er gestorben ist. Mhm. Aber wenn ein Kind, ich habe schon sehr viele Kinder unter die Erde gebracht, Totgeburten, Frühgeburten, 2 Tage alt, 5 Tage alt, das ist grausam. Mhm. Also ich bin froh, ich habe die letzten 3 Jahre jetzt kein Kind unter die Erde bringen müssen. Ich bin froh, dass ich daran vorbeikomme. Also ein Beruf, der von der Gesellschaft missachtet wird, auch wie absurd eigentlich, ne? Ja. Wie absurd. Es wird wirklich missachtet. Also ich bin mittlerweile so, ich bin vom Beruf Gartenarbeiter. Wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne und eine Frau, ich sage, ich bin Gartenarbeiter. Ist alles in Ordnung, ne? Dann ist alles in Ordnung. Du sagst aber, ich bin Totengräber, laufen die Frauen und die Männer und was ich, laufen die Leute weg. Ja, weg sind sie. Man sieht sie nie wieder. Lieber Dirk, ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir, dass du vielleicht dann doch irgendeine Kurve noch kriegst, dass du etwas machen wirst demnächst, was für dich besser ist und womit du klarer kommst als jetzt. Denk mal, ich werde es schon irgendwie packen. Ja, alles Gute, auf Wiederhören. Ich danke dir, schönen Abend noch. Ja, danke schön, tschüss. Jetzt habe ich hier den Andreas. Andreas ist 28 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Was machst du denn? Ja, ich arbeite auf dem Schlachthof. Auf dem Schlachthof, wie ich es gerade sagte. Genau. Was machst du genau auf dem Schlachthof? Ja, wie die meisten wahrscheinlich falsch vermuten, denken die meisten wahrscheinlich, ich bin da schlechter, aber ich bin da als Handwerker tätig. Als Handwerker? Ja. Also du hast mit dem direkten Schlachten und Verwursten und was gar nichts zu tun? Nein, ich bin dort als Schlosser tätig. Aber bist konfrontiert ständig mit all den Dingen, die dort passieren, ne? Genau, ich bin in der Schlachtung eingebunden, das heißt, ich bin für Reparaturen zuständig, die im Schlachtablauf dann anfallen können. Muss dann dementsprechend auch in die Teilbereiche, das heißt Darmschleimereien oder dort, wo die Därme hingeschossen werden, die nicht verwertet werden. Und da ist es natürlich wo die Därme hingeschossen werden? Ja, wir haben Einrichtungen, da werden praktisch dann, das sind so Sammeltrichter, da kommen die Abfälle rein, Schlachtabfälle. Und wenn die Kiste praktisch voll ist, dann hängt da so ein langes Roll an und mit Druckduft wird die ganze Schose dann in so einen großen Container geschossen. Ach so. Wie riecht es in einem Schlachthof? Nicht sehr angenehm. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ja, ich versuch's mir vorzustellen. Ich war noch nie in einem Schlachthof. Ja, angenehm mit Sicherheit nicht. Was ist denn für dich das Unappetitlichste an deinem Beruf? Ja, also das Unappetitlichste ist, also wie gesagt, der Umgang mit den Innereien von den Tieren. Das heißt also mit Schweinedärmen, Rinderdärmen und Pansen eben sowas damit zu tun hat, weil die Teilbereiche, die da dranhängen, da gibt's zum Beispiel einen Bereich, wo Därme sauber gemacht werden. Da stehen Maschinen dann, wo die Därme durchgezogen werden, gespült werden. ganze Geschichte heißt Darmschleimerei. Darmschleimerei. Darmschleimerei. Ist das so ein, Witzwort bei euch oder ist das ernst gemeint? Nein. Das ist ernst Maschinen gemeint. Maschinen heißen auch Darmschleimmaschinen. Darmschleimmaschinen. Ja. Das essen wir ja hinterher alles, ne? Müssen wir uns ja auch mal vor Augen halten. Ne? Genau, da werden die Därme praktisch sauber gemacht, ausgespült und hinterher für die weitere Verarbeitung für Wurst eben dann fertig gemacht. Das nimmt man immer so selbstverständlich hin, wenn man eine Wurst isst. Die Wurst ist in einem Darm und in diesem Darm war vorher Kot. Ne? Ja, genau. Das muss man sich mal eigentlich mal richtig vor Augen führen. Ne? Das ist auch praktisch, wenn ich das so im Bekanntenkreis erzähle oder erzähle mal so ein bisschen von meinem Beruf, das ist eben auch das, was die Leute dann eben, wo sie sich dann abwenden, wo sie dann sagen, oh, jetzt wird es unappetitlich. Ja, aber die gehen dann auch in den nächsten Supermarkt oder in die Fleischerei und kaufen sich die leckere, frische Fleischwurst. Genau, die nächste Fleischwurst, die muss dann im Naturdarm sein und der Naturdarm ist nichts anderes als das, was dann vorher, sag ich mal, im Schwein gelebt hat. Genau. Bist du durch diese Tätigkeit zum Vegetarier geworden? Nein, auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Also du denkst nicht, wenn du zu Hause deine Wurst isst, dein Wurstbrötchen, woher das kommt, wie das entstanden ist? Nee, eigentlich nicht. Das nicht? Mhm. Weil ich kenn die Zustände ja, wie jetzt das Fleisch verarbeitet wird, wie geschlachtet wird und wie mit den Tieren auch umgegangen wird. Und es wird so viel und so schlecht darüber geredet oder auch geschrieben. Und ich muss dementsprechend mal dementieren. Jeder möchte, sag ich mal, seinen Schnitzel auf dem Teller haben, jeder möchte seinen Rinderbraten haben, jeder möchte auch sein Roastbeef essen oder auch sein Steak essen. Und wenn keine Tiere getötet werden und geschlachtet werden, dann sind diese Dinge auch nicht möglich, denke ich mal. Ja, die Frage ist natürlich immer, wie die Tiere getötet werden und unter welchen Bedingungen. Ne? Wie ist das denn bei euch im Schlachthof? Du kriegst es ja alles mit. Ist das so, dass du sagst, das ist okay, das kann man so machen, das muss man so machen, wenn man es denn machen will? Wir stehen unter ständiger veterinärer Aufsicht. Mhm. Das heißt also vom Abladen, wenn die Tiere angeliefert werden, da steht schon ein Veterinär, der begutachtet also die Tiere schon lebend, ob die überhaupt schlachtfähig sind. Mhm. Und dann während der ganzen Schlachtung wird auch von jedem einzelnen Tier werden Proben genommen. Hast du gerade ein Beispiel schon genannt bezüglich der unappetitlichen Seite des Buches? Fällt dir noch etwas ein, von dem du sagst, das ist schon eigentlich eklig? Ja, abgestandenes Blut. Zum Beispiel. Abgestandenes Blut. Ja, wir haben große Sammeltanks, wo praktisch dann diese Menge an Blut gesammelt wird. Mhm. Ja, und wenn das dann an demselben Tag nicht mehr abgeholt wird, aufgrund irgendwelcher Verzögerungen dann im Lieferverkehr und das steht dann, sag ich mal, über Nacht und wir sind dann morgens auch die ersten Leute auf dem Hof, wir machen die Türen auf und so weiter, ja, und dann riecht es natürlich dann nicht sehr angenehm. Wenn man dann morgens reinkommt um 4:30 und kriegt schon die erste Schose, dann... Da ist man erstmal Bedienung, ne? Wie riecht abgestandenes Blut von Tieren? Kann man das beschreiben? Kann man es beschreiben? Süßlich, ein bisschen süßlich, aber sehr eklig, also sehr stechend. Was wird denn dann mit diesem abgestandenen Blut gemacht überhaupt? Wir haben einen riesengroßen Tankwagen, das ist eine Entsorgungsfirma, die holt das alles ab bei uns. Und das wird dann hinterher weiterverarbeitet. Was die damit genau machen, kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe nicht Tierfutter oder Tiermehl oder irgend sowas. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Die verwerten ja immer. Interessant finde ich ja auch, was du gerade gesagt hast, dass es bei dir so ähnlich ist wie bei Dirk, dem Totengräber, oder bei Manfred, dem Leichenwagenfahrer, dass sich von dir die Leute auch abwenden, wenn du sagst, ich mache das und das, das ist mein Beruf. Das ist doch völlig beknackt, wenn man... Es gibt unterschiedliche Reaktionen. Erstmal gibt es die erste Reaktion, wenn ich sage, ich arbeite auf dem Schlachthof. Und dann gibt es erstmal die erste Reaktion, Gott, ne, der tötet Tiere und ne, der hat mit Blut zu tun und hast du nicht gesehen. Und dann kommt aber die Neugier, wenn ich sage, Moment mal, ich bin aber als Handwerker, als Schlosser tätig. Mhm. Ja, und dann werden die Leute neugierig und dann fragen sie natürlich, ja wie, was macht denn ein Schlosser auf dem Schlachthof? Ne? Und dann erzähle ich natürlich so ein bisschen, wahrscheinlich, dass ich Maschinen reparieren muss, dass ich den Schlachtablauf betreuen muss. Wahrscheinlich relativiert das Ganze das dadurch. Schlimmer wäre es noch, wenn du selbst den Schlachtvorgang vollziehen würdest. Ne? Dann würden die Leute vielleicht noch eher zurückschrecken. Muss ich also ganz ehrlich sagen, ich beneide die Leute nicht, aber ich denke mal, die Leute, die sowas können, so am Tier zu arbeiten, die müssen schon eine ganz besondere Beziehung dazu haben. Mhm. Also ich könnte es persönlich nicht. Mhm. Also ich sehe es zwar jeden Tag, wie die Leute damit umgehen und wie die Schweine halbiert werden und Rinder halbiert werden und das Fell abgezogen wird, aber ich könnte es nicht. Andreas, du bist Schlosser in einem Schlachthof. Ja. Teilweise eben auch mit unappetitlichen Dingen konfrontiert und das hast du uns erzählt. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Roland. 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du denn vom Beruf? Ja, also mittlerweile niedergelassener Arzt, Unfallchirurg, habe gerade Notdienst und sehe gerade eine Sendung. Aha. Und dachte ich jetzt, buff, jetzt melde ich mich mal in der Hoffnung, dass es kein Notfall kommt. Ja, hoffen wir das auch, ja. Unfallchirurg, der gerade im Notdienst ist. Ja. Also du fährst aber nicht raus, sondern werden die Patienten zu dir hingebracht jetzt? Nein, ich muss dann raus. Also, du fährst also mit dem Krankenwagen raus, mit dem... Richtig, genau, dann geht's los. Aber die Geschichte, die ich eigentlich habe, die ist schon etwas älter. Mhm. Die liegt ungefähr 8-9 Jahre zurück, als ich noch studiert habe. Mhm. Da war ich nämlich Vorpräparator. Das heißt, die Patienten, die vor dem Ableben sich entschieden haben, sich der Forschung oder dem Studium zur Verfügung zu stellen, die musste ich sozusagen für die Kommilitonen, sprich für die Studenten, vorpräparieren. Das vorbereiten. Heißt, genau, vorbereiten zur Sektion. Und was heißt das? Das heißt, die werden erstmal gewaschen, dann wird sämtliche Identitätsmerkmale entfernt. Was zum Beispiel? Zum Beispiel Tätowierungen etc., wo man Leute eventuell in einer Großstadt, das war in Berlin, wiedererkennen könnte. Mal von abgesehen, dass Schweigepflicht im Sektion. Moment, wie entfernt man so eine Tätowierung, indem man sie wegschneidet einfach? Die wird weggeschnitten, ja. Das sind sogenannte äußerliche, unveränderliche Merkmale. Naja, aber um was es eigentlich geht, es ist so, dass wenn es hieß zum Beispiel, dass die Zahnmediziner jetzt also Sektion haben, dann bekommen die Zahnmediziner lediglich den Kopf eines Leichnams und der Rumpf geht in die Humanmedizin. Die Humanmedizinstudenten, so teilt man das ein bisschen auf, weil es dann auch nicht so viel Leichen erforderlich ist für die Kurse. Und meine Aufgabe war es, den Kopf zu trennen und dann wiederum zu gefrieren, um einen sogenannten reinen Sagittalschnitt machen zu können. Sprich, den Kopf von oben, also von der Stirn zum Hals hin, genau in der Mitte, Nasenlinie durchzuschneiden. Da war er aber gefroren. Da war er sozusagen noch gefroren. Vorher war er aber nicht gefroren, als der Kopf vom Rumpf abgetrennt wurde. Ja, richtig. Wie trennt man einen Kopf vom Rumpf ab? Im Grund macht man am Schlüsselbein einen V-Schnitt und dann ist das Ding ab. Dann ist das Ding ab, ja. Das ist auch der Grund, warum der Totengräber, der vorhin gesprochen hat, immer gesagt hat, dass der Kopf abfällt. Der fällt ab, ja. Ja, sagt er. Weil da die Wirbelsäule keinen Halt mehr hat und deshalb fällt er auch ab. Mensch, Roland, du hast es dann öfters gemacht und warst damit schon vertraut, aber für uns, die das sowas noch nie gemacht haben, was für ein abgefahrenes Ding. Du trägst dann einen Kopf irgendwo in ein Kühlfach, ne? Richtig, der wird tiefgefroren. Tropft da irgendwas noch raus aus dem Kopf? Da tropft überhaupt nichts mehr. Sind die Augen zu? Die Augen, die werden vorher mit Sekundenkleber zugemacht, ja. Damit er euch nicht anstarrt, während ihr ihn zum Kühlschrank tragt. Ja, das ist eine Frage der Ethik. Ja. War dir da auch manchmal am Anfang zumindest mulmig, während du das gemacht hast? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Weil einfach die Neugierde, wenn man sowas macht, einfach zu groß ist, als dass man es übers Menschliche nachdenkt. Warst du dann alleine in diesem Raum? Nein, das habe ich mit einem Pakistani zusammen gemacht und der hat es auch relativ locker gesehen. Wir haben ja letztendlich da auch unser Geld verdient als Studenten und haben das erstmal als Arbeit gesehen. Alle können das, glaube ich, nicht so cool sehen. Aber erzähl das mal noch weiter. Dann wurde der Kopf tiefgefroren und dann wurde ein Schnitt durch den Kopf gemacht. Ja. Wahrscheinlich mit einer Säge, ne? Richtig, das kann man sich vorstellen wie eine Kreissäge. Der wird eingespannt. Und wenn der jetzt nicht gefroren wäre und man würde da schneiden, dann würde das ja ausfranzen. Deshalb muss man das also tiefgefroren machen. Genauso, wenn man eine Schädeldecke abtrennt, genau das Gleiche. Dann habt ihr also so wie andere Leute Holzsägen, habt ihr Schädel gesägt. Genau, Schädel. Ungefähr 4 bis 5 Stück in der Woche. Und mussten die dann auf Tabletts sozusagen zentrieren, also schön hinlegen. Das ist ja völlig schrill, das ist ja wie im Horrorfilm. Ja, aber keine Märchen kannst du in jedem Präparationssaal. In Berlin an der Freien Universität in der Königin-Luise-Straße ist es also ganz üblich und in ganz Deutschland so und in der ganzen Welt. Und dann ist es so, dass also da ein Tuch drüber ist und wenn dann die Studenten zum ersten Mal also reinkommen, sehen die natürlich im weißen Kittel, also nur diese Tabletts mit dem bedeckten Tuch. Und der Professor in seinem Zweireiher, der hat dann seine kleine Ansprache, dass man jetzt den Präparationskurs beginnt und. Und die Vorpräparatoren, also ich und andere Kommilitonen standen halt auch im Saal und guckten dann halt mit. Und unser Spaß war eigentlich der, die ersten Gesichtsausdrücke der Kommilitonen zu sehen, wenn das Tuch runtergenommen wird. Sind da auch manchmal welche in Ohnmacht gefallen? Habe ich nicht erlebt, ja. Weil jeder wusste, was auf ihn zukommt. Sag mal, die Köpfe waren doch dann allmählich wieder aufgetaut, ne? Richtig, die waren aufgetaut. Und quoll das denn nicht alles irgendwie dann raus, oder? Nein, da gibt es auch kein Blut, weil die zuvor mit Formalin durchgespült werden. Mhm. Die sind also blutleer. Mhm. Hui, also, aber ich habe gerade schon herausgehört, dass für dich das nicht unappetitlich war, ne? Das war dein Job und... Nee, das war mein Job und das ist es auch bis heute geblieben. Ich mache auch heute noch Sektionen nebenberuflich. Es ist schade, dass die Sendung vorbei ist. Ich hätte gerne auch noch über deinen Job jetzt als Unfallchirurg gesprochen, weil du da mit Sicherheit auch oft mit Dingen konfrontiert bist, wo viele Leute sagen würden, mein Gott, wie schrecklich und auch wie unappetitlich. Wir müssen leider Schluss machen. Ich hoffe, dass kein Notfall dazwischen kommt die ganze Nacht bei dir. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiedersehen, Roland. Ja, tschüss, Domian. Übrigens, deine Sendung ist super. Ich danke vielmals. Tschüss. Tschüss. In der Technik Annette Bastian, die nicht schuld war vorhin an dem kleinen Missgeschick. Bis morgen. Ciao. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus entwickelt sich so spannend wie erwartet. Zwar liegt der republikanische Präsidentschaftskandidat George W. Bush zurzeit mit den Siegen in 5 Staaten vorn, doch konnte soeben der Demokrat Al Gore den bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat Florida für sich entscheiden. Bush gewann bisher erwartungsgemäß in Kentucky, Indiana, South Carolina, Georgia und Virginia. Damit sicherte er sich 54 Wahlmännerstimmen. Für einen Sieg sind insgesamt 270 notwendig. Gore siegte bisher in Vermont und Florida und kommt auf 28 Wahlmännerstimmen. Die rund 206 Millionen wahlberechtigten Amerikaner entscheiden ferner über die künftige Zusammensetzung des Repräsentantenhauses in Washington sowie über 34 der 100 Senatorenposten. Außerdem werden 11 der 50